Abschnitt 23 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 183. Des Morgens Lieder und der Vögel klagen, lässt Echo früh im Tale widerhallen. Der Murmelton von flüssigen Kristallen wird durch beblümte Ufer fortgetragen. Den Arm zum Abschied um den Hals geschlagen, dem greisen Gatten, der ihr nur gefallen, erweckt mich sie, die goldne Haar umwallen, um neu zu lieben und um neu zu klagen. So wach ich auf und grüß Aurorens Flammen, die Sonne, die ihr folgt, und mehr noch jene, an der die ew'gen Gluten sich entzünden. Einst sah ich beide Sonnen sich zusammen erheben, jene hieß der Sterne Schöne, doch diese hieß die andere selbst verschwinden. Ende von Abschnitt 23.